Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Für sein im Herbst veröffentlichtes Buch »Wer wir sein könnten« hat Robert Habeck reichlich Zuspruch von Lesern und Kritikern bekommen, denn es quält und ermüdet nicht nur ihn zunehmend, dass der politische Diskurs verknappt wird und die Sprache in den sozialen Medien verroht und spaltend wirkt. Zwei Sachen kamen jetzt zusammen, damit er sich von Twitter und Facebook fürs Erste verabschiedete. Er und seine Familie sind Opfer des jüngsten Klaus von Daten prominenter Politiker geworden und er hat sich zum wiederholten Mal in einem Wahlwerbespot der Grünen missverständlich ausgedrückt, was ihm reichlich viel spöttische Kommentare einbrachte. Nun setzt Robert Habeck auf Kommunikation ohne Posts auf Facebook und Twitter, sondern auf das analoge Gespräch und mehr Zeit fürs Texten. Das Kieler Kulturforum hat ihn eingeladen, aus seinem Buch zu lesen. Unser Kollege Johannes Kulms hat zugehört und ist uns aus Kiel zugeschaltet. Schönen guten Abend. Und dann verbringt man. Das Thema des Buches ist das Verhältnis von Sprache und Politik, das, was unüberlegtes oder bewusst polarisierendes Sprechen ja politisch anrichten kann. Hat Robert Habeck denn den Abend mit seiner Entscheidung auf Twitter und Facebook zu verzichten begonnen? Ja, das hat er allerdings nur ganz kurz, indem er erstmal gesagt hat, ich will eigentlich über dieses Thema jetzt nicht reden, ich will lesen, und das hat er dann auch erstmal gemacht in der ersten Hälfte. Er hat zum Buch gegriffen, besser gesagt zu zwei Büchern, nämlich einmal zu seinem Buch Wer wagt beginnt, in dem schildert Robert Habeck ja eigentlich, wie er in die Politik gekommen ist, wie er sich hier in Schleswig-Holstein dann auch als Politiker entwickelt hat. Da hat er viele Lacher bekommen, zum Beispiel nochmal, als er auch nochmal erklärt hat, wie die Jamaika-Koalitionsverhandlungen in Berlin gescheitert sind, als Peter Altmaier dann nochmal am Ende alle Leute gelobt hat und Küsschen verteilt hat. Das fanden die Leute witzig. Aber er hat eben auch zwei Kapitel aus seinem neuen Buch vorgelesen, Wer wir sein könnten. Und da ist ja die Kernaussage eigentlich, Politik ist sehr stark durch Sprache bestimmt. Und wenn wir jetzt überlegen, was in den letzten Tagen eigentlich alles passiert ist, diskutiert wurde durch diesen Austritt, den Robert Habeck aus Twitter und Facebook verkündet hat, dann denke ich, dann klingt eigentlich dieses Buch mit dem Thema fast schon so wie eine Rampe mitten zu diesem Thema, zu dieser Diskussion, in der wir jetzt sind. Nun gibt es ja viele Politiker, die Habecks Rückzug durchaus falsch finden, die offenbar damit leben können, dass man für ungeschickt formulierte oder auch mal falsche Halbsätze ja vehement angegriffen wird. Ja, die gibt es. Es gab ja viele Kommentare, Äußerungen, zum Beispiel von Lars Klingbeil, der ja sinngemäß gesagt hat, der SPD-Generalsekretär, naja, wenn ich irgendwie Haustürwahlkampf mache und da schleudert mir jemand Kritik entgegen, dann heißt das ja auch nicht, dass ich künftig nicht mehr bei anderen Haustüren anklopfe. Also da gab es viel Verwunderung. Ich denke auch, das kann man sicherlich Robert Habeck vorwerfen oder diskutieren. War das jetzt vielleicht voreilig? Wäre es vielleicht nicht schlauer gewesen, erstmal eine Pause einzulegen bei Facebook und Twitter? Aber Robert Habeck hat eben heute Abend mehrfach immer wieder betont, dass er zu dem steht, was er da jetzt entschieden hat. Ich bin fein damit. Also es ist für mich eben kein Ausweichen, keine Angst haben, kein Waschlappengetue, wie ich jetzt ein paar Mal gehört oder gelesen habe, sondern das Durchhalten von dem, was ich mir vornehme, auch gegen die Widerstände und gegen die Erwartungen. Ja, und mit dieser Ansicht hat er wirklich sehr viel Zuspruch bekommen im Publikum. Der Saal war rappelvoll, knapp 250 Leute. Man muss sagen, mehr als die Hälfte schätze ich nahe des Rentenalters oder mittendrin. Also vielleicht Leute, die auch nicht so viel bei Twitter unterwegs sind. Da gab es eigentlich keine jetzt irgendwie Gegenfrage, warum jetzt Habeck da ausgetreten ist. Dass es bei Twitter um den Dialog gehe, das hat Habeck in Interviews gesagt, sei ein absoluter Mythos. Wie sehr hat er sich denn heute Abend im Kulturforum um den echten Austausch bemüht? Naja, man kann schon sagen, er hat in der ersten Hälfte eigentlich der Lesung so ziemlich sein Ding gemacht. Da hat er mehrere Kapitel vorgelesen, ist da auch jetzt nicht besonders stark eingegangen. Aber in der zweiten Hälfte war es eigentlich genau das Gegenteil. Da hat er eigentlich carte blanche gegeben dem Publikum, hat gesagt, fragt mich, was ihr wollt. Da wurde er dann zum Beispiel gefragt, ob er glaubt, dass er sich jetzt verändert hat durch den Wechsel nach Berlin als Grünen-Bundesvorsitzender. Ja, hat er gesagt. Er wurde nochmal gefragt, wie er das eben meinte mit der Thüringen-Landtagswahl, was er da gerufen hat, wo er nochmal betont hat, nee, habe ich nicht so gemeint. Und er selber war es dann eigentlich derjenige, der selber immer auf dieses Thema mit dem Twitter-Austritt gekommen ist. Das fand ich ganz interessant. Also da gab es keine einzige Frage aus dem Publikum zu, aber er ist mindestens 5 oder 6 Mal immer darauf gekommen und hat eben gesagt, ihm fehlt es bei Twitter eben ja an einen klaren Regelwert oder so eine Art Linienrichter oder sowas wie ein Parlamentspräsident, der Debatten im Bundestag lenkt. Und er sagt, das oberste Ziel sei ja wirklich eigentlich immer nur Zustimmung zu erreichen bei Twitter. Zustimmung erzeugt man in dieser nicht geregelten Welt durch Emotionen, durch Aggression, durch durch Beleidigungen. Das finden immer alle lustig oder besonders radikal. Und das führt dann am Ende dazu, dass das Medium in sich eben nicht mehr wie ein Diskursraum funktioniert, wo ausgetauscht wird, sondern wie ein Raum, der eigentlich nur darauf angelegt ist, einige nicht zu Wort kommen zu lassen, beziehungsweise einige rauszudrängen. Ja, und wie gesagt, für diese Linie gab es eigentlich ziemlich viel Verständnis im Publikum. Gab es denn heute Abend überhaupt Leute, die nicht auf der Linie der Grünen sind, die im Publikum waren und auch Fragen gestellt haben? Ja, die gab es, aber ich glaube schon, das war insgesamt wirklich eine schon eher, wie soll man sagen, Fangemeinde. Also Leute, die entweder Grüner sind oder die einfach Robert Habeck interessant finden als Mensch. Er ist ja schon auch jemand, der hier oben im Bundesland sehr bekannt ist, sehr beliebt war hier als Landespolitiker und der natürlich auch einen bestimmten Stil pflegt. Das hat man auch gemerkt, der natürlich sehr gut, sage ich mal, die Leute gewinnen kann, der wenig in Floskeln spricht, dass das gut ankommt, dass er damit punkten kann. Das hat man halt auch heute Abend wieder gemerkt. Und würden Sie sagen, er hat sich heute vielleicht doch auch mehr als Schriftsteller präsentiert, also als jemand, der sich mit der Bedeutungsvielfalt von Worten auseinandersetzt, der einzelnen Worten nachgeht? Oder war letztlich der Gestus des Vortrags immer doch ein politischer? Na, ich würde sagen, er ist wie ein sehr politischer Schriftsteller aufgetreten. Also das hat man auch gesehen, er stand da vorne an seinem Mikro. Manchmal sah er ein bisschen aus wie so ein Entertainer. Das hat man ja auch gemerkt in den Passagen, wo es wirklich komisch wurde, wo viel gelacht wurde. Also man sieht auch, er kann gut unterhalten. Aber er hat halt immer wieder auch sich sehr politisch geäußert und hat halt gesagt, wir brauchen jetzt eben eine andere Form der politischen Kommunikation. Eine eben, die einlädt, die Leidenschaft bei den Leuten zu wecken und auch eben mehr Offenheit. Und er sagt, wir haben das zum Beispiel in diesem Sommer gesehen, auch bei der Diskussion zwischen CSU und CDU. Wenn wir über Politikfelder sprechen, es wird oft halt Jargon praktisch von Naturkatastrophen benutzt. Also da sind wir wieder beim Thema Sprache. Da ist die Rede von der Flüchtlingsflut oder vom Flüchtlingsstrom, wo jetzt ein Deich gebaut wird. Und da sagt er eben, davon müssen wir weg. Die oben beschriebenen Sprachbilder, Metaphern des Wassers, des Meeres, der Naturgewalt sind letztlich nur zugespitzte Ausdrücke einer gesellschaftlichen und politischen Konvention, die sich nicht irritieren oder korrigieren lassen will. Wir wollen immer die Herrschaft haben und sind deshalb verführbar durch eine Sprache der Herrschaft. Also wir haben heute Abend gesehen in Kiel, die Sprache, die prägt ganz stark die Politik. Allerdings muss man ja auch sagen, für eine Sprache brauche ich eine Stimme. Und Robert Habeck konnte natürlich auch nicht verleugnen, dass er diese Stimme jetzt erstmal bei Facebook und Twitter verloren hat oder aufgegeben hat. Er ist verstummt, aber er scheint nach dem heutigen Abend auch damit im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden. Wer wir sein könnten, warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht, so heißt Robert Habecks neuestes Buch, aus dem er heute Abend in Kiel gelesen hat. Wer wagt, beginnt, heißt eine andere Publikation von ihm. Johannes Kulms hat uns geschildert, wie dieser Auftritt auf ihn und das Publikum gewirkt hat. Er ist unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein. Besten Dank Ihnen.